Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talkradio zu einer neuen Woche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, heute Abend freie Themennacht, offene Talkradio-Sendung, Talkradio-Show. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht und diese Woche ist der Nils. Und Nils ist 16 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja. Grüß dich, Domian. Ja, hallo Nils. Bei mir ist eine ganz doofe Sache im Moment am Laufen. Meine Eltern, die haben sich vor ungefähr 4 Monaten haben die sich getrennt. Mhm. Meine Mutter, ich rede mit meiner Mutter, die hat einen neuen Freund. Mhm. Der akzeptiert mich nicht, also wir können uns überhaupt nicht riechen. Und jetzt soll ich ins Heim. Wie, du sollst jetzt ins Heim? Einfach? Ich habe im Juli, also jetzt im Juni bin ich mit meiner Schule fertig. Ich habe einen Stinkfurz, normalen Hauptstadtschluss. Erfolgreich werde ich dem stehen. Mhm. Habe dann eigentlich vor, eine Schreinerausbildung zu machen und meine Mutter will aber, dass ich sicher untergebracht werde, dass ich das in einem Jugenddorf mache, in der Nähe von Bielefeld soll das sein, wo dann auch Ausbildungsstätten sind und sowas und wo man dann eine eigene Wohnung kriegt und da betreut wird. Und kann man das denn nicht in deiner Heimatstadt, in deinem Heimatort machen? Angeblich nicht, sagt sie. Sie hat da wohl auch schon was in die Wege geleitet. Also du hast die Vermutung, dass deine Mutter das so hinter deinem Rücken eingefädelt hat? Ja, unter Einfluss von Uwe, von ihrem jetzigen Freund. Unter Einfluss von ihrem neuen Freund. Genau. Hm. Wieso könnt ihr denn nicht gut miteinander? Das ist ein arrogantes Arschloch, sag ich jetzt mal. Also, was meint er, was er über dich sagt? Was meinst du, was er über dich sagt? Ich würde mich zu sehr... Also er regt sich darüber auf, weil ich so naiv Fußballfanatisch bin. Ich bin im Verein und spiele dort regelmäßig und spiele auch viel in der Freizeit und so. Na gut, aber das ist ja nur kein Grund, jemanden nicht zu mögen. Ja, schon, weil ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass ich vielleicht mal irgendwann doch mal ja so Bundesliga-mäßig, dass ich bei mir was tun könnte. Und ich meine, Träume und Wünsche darf man ja haben. Na klar. Aber seit 4 Monaten sind die beiden jetzt, wohnt er bei deiner Mutter? Ja, genau. Also sie hat ja auch mein Vater verlassen aufgrund Uwe, ne? Also das ist ja Fakt. Jetzt hat deine Mutter dieses irgendwie da schon so... Also eingefädelt oder zumindest hat sie es erkundet, ne? Organisiert wohl noch nicht endgültig. Hast du denn mit ihr darüber gesprochen, was das soll, dass du viel lieber zu Hause wohnen bleiben würdest und das in deinem Heimatort machen würdest? Ja, ich habe es versucht, aber das war, wissen was, ist wohl vergebens. Ne? Also es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich hier weg muss. Wie begründet sie das denn? Sie begründet es ja, der Vater kannst du ja nicht, weil der ist ja jetzt weit weg, der ist ja irgendwie hoch nach Bayern gezogen und ist auch beruflich und... Aber sie kann das doch nicht damit begründen, dass es diese Lehrstelle nur an diesem Ort da gibt. Nein, sie sagte, weil sie dann auch ja mit dem Uwe jetzt auch viel vorhat und so, auch arbeitsmäßig, weil die haben eine Kneipe zusammen und sowas alles. Spricht sie das denn auch aus, dass sie den Eindruck hat, das geht nicht zwischen euch beiden und es wäre klüger, wenn du ausziehen würdest von zu Hause? Ja, das hat sie auch schon erwähnt, ja. Mhm. Aber ich sehe darin keinen Grund. Ich denke mal, man kann doch auch bestimmt eine Möglichkeit finden, dass ich auch mit diesem Uwe da klarkomme. Ne? Was hast du denn dazu schon getan, um eine solche Möglichkeit zu finden? Also ich habe mich jetzt in den letzten Wochen, sag ich mal, habe ich mich eigentlich zusammengerissen, habe so ja vieles geschluckt, wenn er sich da so aufführt und wollte einen auf Vater machen und sowas alles, wollte mich rumkommandieren, habe ich auch zu allem Ja und Amen gesagt. Hab dann auch halt eben immer auf ihn gehört und so, um vielleicht da irgendwie einen Weg zu finden, um ihm auf einer Schiene zu kommen. Ne? Aber das ist ja auch so, da hast du ja runtergeschluckt und hast dich zurückgenommen. Gut, es ist dir dabei ja auch nicht gegangen. Mir geht's aber zu kotzen. Ich wollte sagen, du brodelst ja innerlich. Ja, das habe ich gerade so im Hinterkopf, den Gedanken, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich werde ihn mal trotzdem aussprechen. Ja. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, wenn du da rauskommst. Ja, aber du kommst mit dem Typ, mit diesem Uwe, dem neuen Freund deiner Mutter, nicht klar. Deine Mutter scheint ja auch nicht das größte innige Verhältnis zu dir zu haben, sonst würde sie dich jetzt nicht da raus organisieren wollen. Vielleicht wäre das sogar eine Chance für dich, auf eigene Beine zu kommen. Sag ich jetzt mal so, als Gedanken. Ja, das hört sich gut an, aber ich hab mir jetzt zu viel aufgebaut. Ich habe hier einen großen Freundeskreis. Mhm. Wie gesagt, ich bin im Fußballverein und sowas. Ich spiele in einer Musikband. Und wie weit wäre das denn weg? Wie weit ist das denn weg? Also diese also das wären knapp 200 Kilometer. Oh ja, das ist natürlich das ist sehr viel. Also, so, und wenn du jetzt vorschlagen würdest, dass ihr drei euch an einen Tisch setzt und redet und du das ganz klar hinlegst und sagst, ich möchte das aber gerne hier machen, ich möchte gerne hier wohnen bleiben, möchte meine Ausbildung hier machen, weil meine Freunde hier sind, Fußball und so weiter. Und du sprichst das mal ganz klar an, was dir auf die Nerven geht, an Uwe, und bittest Uwe auch, das mal zurück alles auf den Tisch zu legen. Meinst du, das wäre vielleicht ein Weg? Ja, einen Versuch kann man ja mal starten, aber ich wage zu bezweifeln, dass ich da irgendwie... Nee, man sollte dieses auf jeden Fall immer erstmal versuchen, Nils. Vielleicht sogar, dass du hast ja nur das bessere Verhältnis, den besseren Draht zu deiner Mutter, dass du erstmal mit deiner Mutter unter vier Augen redest und dass ihr drei euch dann zusammensetzt. Ich meine, das muss ihr doch auch... Wie war das Verhältnis denn vorher zu deiner Mutter? Eigentlich super. Eigentlich super. Da muss es ihr doch eigentlich auch gegen das Herz gehen oder ans Herz gehen, wenn sie merkt, dass du das überhaupt gar nicht willst. Ich denke mal auch, dass sie das gar nicht so will, ne? Sie halt eben stark unter Einfluss steht von Ja, Uwe. Aber es sind alles so Mutmaßungen. Der Typ Macho, der sitzt da jeden Abend, trinkt seine 30 okay. Dosen Bier. Ja, nur reg dich mal nicht so über den Typ auf. Wenn du so weitermachst, kannst du es eh vergessen. Dann sind die Fronten so verhärtet. Du musst jetzt auch mal ein bisschen gelassener daran gehen. Nicht indem du dich radikal unterordnest, aber indem du einfach gesprächsbereit bist und ihn auch ein bisschen mal zum Zuge kommen lässt. Du musst auch nicht eifersüchtig sein, dass er mit deiner Mutter jetzt zusammen ist. Das ist das Leben deiner Mutter. Mhm. Ne? Ihr müsst euch jetzt nur arrangieren miteinander. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass dann gar nicht so viel geredet wird, auch von deiner Seite aus nicht. Du steigerst dich so in deine Wut rein gegenüber Uwe und redest mit deiner Mutter aber auch nicht so ganz richtig und stehst jetzt da und weißt gar nicht, was du machen sollst. Ne? So ist es doch. Ja, so ist es. Hast gute Menschenkenntnisse, muss ich sagen. Das ist schon so, ja. So, deswegen ist das allererste, würde ich an deiner Stelle erstmal mit der Mutter alleine reden. Und dann in diesem Gespräch vorschlagen, dass man sich zu dritt zusammensetzt. Das muss doch lösbar sein, Mensch. Ja, ich denke schon. Also ich mache ja keine Dummheiten. Und wenn ich jetzt so ein Banause wäre, der hier nur Scheiße baut oder so, dann könnte ich das ja vielleicht nachvollziehen. So, und wenn das überhaupt gar nicht klappt, dann schlägst du deiner Mutter vor, dass sie mich mal anrufen soll. Dann überlegen wir das mal hier gemeinsam. Das heißt, ich und deine Mutter. Oh ja. Wäre das eine Idee? Ja, weil sie guckt ja deine Sendung eigentlich auch, ne? Aber sie ist heute Abend mal glücklicherweise nicht da und von daher habe ich mir gedacht, jetzt nutzt du mal die Chance. Aha. Und dass ich durchgekommen bin, hätte ich nicht gedacht. Also Nils, erstmal jetzt wirklich reden, ne? Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Ich werde dir das sagen, dass sie dich anrufen. Ja, bitte. Das nehme ich jetzt echt ernst. Das ist auch so gemeint. Ja, wenn ich dann irgendwann höre, ich bin die Mutter von Nils, weiß ich Bescheid. Alles klar. Alles Gute und toi toi toi. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast, ne? Tschüss Nils. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Wen haben wir hier? Hermann, 62 Jahre alt. Guten Morgen. Das ist richtig. Ja, guten Morgen. Das ist richtig. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja. Und Erika ist auch da, ne? Lese ich hier. Nee, das ist in der Nähe. Ist das deine Freundin oder Frau? Noch ist es meine Frau. Noch ist es deine Frau. Ja, was heißt das denn noch? Es ist deine Frau. Ja, ja, man soll nie sagen, es bleibt so, ne? Na gut. Es kann sich immer verwenden. Na gut. Was ist das Thema, Hermann? Das Thema ist ein genehmigtes Fremdgehen meiner Frau im positiven Sinne. Ein genehmigtes Fremdgehen meiner Frau im positiven Sinne? Also deine Frau hat dir genehmigt, fremd zu gehen? Nee, umgekehrt. Ach, du genehmigst deiner Frau, fremd zu gehen? Ja. Warum? Nun fängt an. Nun will ich ausholen. Und zwar folgendes. Ich bin unheilbar krank. Ja, was hast du für eine Krankheit? Krebs. Mhm. Und bekomme seit 3 Jahren schon Chemo. Mhm. Es ist abzusehen, dass das nicht mehr allzu lange dauert. Ganz kurze Vorgeschichte, wir wollen nicht über die Krankheit reden. Nee, nur fragen, was für eine Krebserkrankung ist es, Hermann? Mehrere, also Metastasen. Mhm, ja. Gut. So, wir sind 10 Jahre auseinander, das heißt, meine Frau hat sehr jung geheiratet. Mhm. Und hat vorher keinerlei Beziehung gehabt. Mhm. Ich war der Erste und während unserer ganzen Ehe bin ich auch der Einzige gewesen. Wie lange seid ihr verheiratet? Über 35 Jahre. Ja. So, und wir haben auch gesprochen über ein Leben danach, nachdem ich nie mehr sein sollte. Mhm. Und hab dann gesagt, ja Mensch, für dich geht das, wir leben ja weiter und du wirst dann ja wieder eine Beziehung eingehen und so weiter, wo ich sie zu dränge, mehr oder weniger auch. Mhm. So, und da hat sie gesagt, ja, Mensch, ich habe keine Erfahrung und bin auch ängstlich da drin und weiß nicht, an wen ich gerate und ich habe alles so richtig ängstlich. Ja, verständlicherweise auch. Ne? Ja, logisch. Nur ist aber, das schließt schon Jahre, die Jahre, wo ich Krebs hatte, schon zurück. Also es war ziemlich zu Anfang. Nur ist sie in Urlaub gefahren und Freude ist daran wiedergekommen und sagt, Mensch, ich habe jemanden kennengelernt. Na, ich sage, ja, prima. Und hat mir den Herrn beschrieben und sehr nett und sehr aufmerksam, sehr einfühlsam und sehr, sehr zärtlich. Also und ich sage, ja, na, und warst du im Bett mit ihm? Nee. Ich sage, warum dieses nicht? Das wäre doch die Gelegenheit gewesen. Vorher hatten wir davon gesprochen, falls es mal eine Gelegenheit ergibt. So, nein, sagte ich, habe dich ja völlig vorher gefragt, ich habe dich ja nicht gefragt. Ja, ich mein Gott, aber ich kann das nicht jedes Mal fragen, das muss ich ja auch ergeben. Ja, ich bin ganz, ich muss ja sagen, ich bin ganz baff, wie soll ich es ausdrücken, wie großherzig du bist. Manch einer würde in der Situation, wenn er so schwer krank ist, sehr an seinen Partner klammern. Ja, und klammere ich mich auch. Aber ja. Aber man muss doch auch loslassen können. Ja. Mein Gott, ist doch kein Eigentum. Na, ja, das ist richtig, was du sagst. Deswegen habe ich so hohen Respekt davor. Das ist ja eigentlich sehr, sehr bewundernswert, was du da machst, dass du deiner Frau quasi jetzt schon hilfst, ein neues Leben zu leben, nachdem du nicht mehr da sein wirst. Die Hilfe war richtig. Das war ganz genau, das ist das Ziel. So, und wie gesagt, Freude sprang zurück und es ist nichts gewesen. Sie haben sich dann geschrieben und ein paar Mal telefoniert und so weiter. Und ich sage, wenn die Gelegenheit ist, frage ihn dann mal, ob ihr euch nicht mal treffen wollt. Ja, und sie haben sich getroffen. Und ist was passiert? Und sie ist über Nacht weggeblieben auch. Also es war, ich wusste es, dass sie über Nacht bleibt. Ja. Der wusste das natürlich nicht, dass ich eingeweiht war. Und sie ist dann morgens gegen Mittag nach Hause gekommen und mir freudestrahlend ins in die Arme gefallen und hat gesagt, war enttäuscht. Und war enttäuscht? Wahnsinnig enttäuscht. Freudestrahlend in die Arme gefallen und war enttäuscht? Ja, sie war froh, dass sie wieder zu Hause war. Ich verstehe. Wann war dieses Ganze? Das Ganze liegt jetzt ja, 2,5 Jahre zurück. Ach, ein 3,5 Jahr erst. Und seitdem ist nichts weiter geschehen? Nein. Hermann, jetzt gib mir doch bitte mal eben kurz die Erika. Wir sprechen gleich nochmal miteinander, wir beide. Ja, aber sei mal einfühlsam. Sie hat ein bisschen Angst, ist ganz aufgeregt. Ja, das kriegen wir schon hin. Hallo, du mir. Liebe Erika, du brauchst überhaupt nicht aufgeregt zu sein. Oder ein bisschen aufgeregt ist völlig normal, wäre ich auch an deiner Stelle. Weil wir können ja ganz unter uns reden. Ja, tun wir ganz öffentlich. Du bist 52 Jahre alt. Ja. Ich habe gerade schon gesagt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Dass ich sitze dabei. Ja. Nee, was du gesagt hast, habe ich nicht gehört. Ja, dass mich das äußerst beeindruckt, was Hermann gesagt hat, wie großmütig er ist und dass er nicht an dir klammert und dass er ja, sich... Ja, wir klammern sehr aneinander. Ja, aber dass er sich jetzt schon darüber Gedanken macht, dass du es mal auch weiterhin gut haben sollst, falls er nicht mehr da ist, finde ich ausgesprochen bemerkenswert und bewundernswert. Er hat immer gesagt, ich muss noch einen Mann für dich suchen. Vorher kann ich mich nicht abwenden. Finde ich ganz toll, ganz rührend toll. Echt, ich glaube, du hast einen ganz, ganz tollen Mann. Aber wie ist das denn für dich überhaupt? Wie geht man denn mit so einer Großzügigkeit um? Ich versuche mich gerade mal in dich hineinzuversetzen. Ich glaube, dass ich da auch ganz verkrampft wäre. Und Nee. Nee, ich bin gar nicht verkrampft. Und du willst ihm... Und ich bin ganz locker. Also nee, ja locker, nein, ernst. Ich bin eigentlich ein ganz ernster Mensch. Und... Also du respektierst seinen Wunsch, dass er das so möchte. Ja. Und hast dabei kein schlechtes Gefühl und kein schlechtes Gewissen. Nee, ich habe auch kein schlechtes Gewissen. Und er hat gesagt, probier das mal aus. Und da war ich immer hin und her. Und ich habe nicht nur einen Ehemann, ich habe auch einen echten Freund. Ja, das habe ich gehört gerade. Ich habe wirklich einen echten Freund. Ja. Ich habe aber wenn man keine Freundin. Und ich möchte mich, ich hätte mich auch nie einer Freundin, wir haben Bekannte und so, ich hätte mich auch nie einer Freundin anvertraut. Aber wenn jemand so einen, ich sag mal, so einen selbstlosen Charakterzug zeigt, liebt man den dann nicht noch viel mehr als vorher schon? Ja. Also, wir hängen wahnsinnig aneinander. Eine ganz tiefe Bindung ist das. Sind ja dann solche Aktionen nicht auch immer traurig, weil sie sind ja verbunden mit dem Gedanken, mein Hermann wird vielleicht mal oder bald sterben. Wir leben da jetzt 7 Jahre mit. Und wir sprechen da na, ich möchte nicht sagen, fast täglich drüber. Mhm. Was ja auch richtig ist, finde ich. Und, ja, ich weiß nicht. Also du meinst, dass du dadurch besser auch so mit der Traurigkeit zurechtkommst, weil ihr da so offen drüber redet? Wir sind nicht traurig. Mhm. Wir sind nicht traurig, wir genießen jeden Tag. Mhm. Ich habe meine Arbeit aufgegeben, mhm. Bei der zweiten Krebsoperation. Mhm. Und wir leben nur noch für uns beide. Mein Gott, ist das toll. Das machen uns einen wunderschönen Tag. Ist das toll. Sie sagt, ich bin nicht traurig, wir genießen jeden Tag. Ja, wir genießen jeden Tag von morgens bis abends. Und wenn einer mal nadelig ist, ich bin ihm auch nicht böse über solche Sachen, ich sehe das jetzt alles ganz anders. Er muss auch mal seine 5 Minuten für sich haben. Mhm. Und wir kann uns jetzt auch mal natürlich. Ja, das ist auch normal. Das ist normal, ne? Erika, hat er gerade erzählt, dass das nicht so das Gelbe vom Ei war mit dem anderen Nein, Mann. Nee. Wie hast du dich denn dabei gefühlt, als du mit dem geschlafen hast? Ja, das war ja gar nicht so recht was. Ach, das war gar nicht so recht was. Nee, das war gar nicht so recht was. Also, wenn ich hinterher nicht meinen Mann gehabt hätte, dem ich das alles haarklein erzählt hätte, ich hätte dermaßen Minderwertigkeitskomplexe gehabt, dass ich gesagt hätte, ich bin als Frau, ich tauch doch nichts. Also, das hätte ich... Ich habe mir gedacht, das kriege ich auf die Reihe, aber... Aber du hattest auch nicht so rechte Lust, mit dem zu schlafen. Ja, hatte ich schon. Hast du schon? Ja, ich wollte das wissen, wie gut ich bin. Ja gut, das Wissen aber, wollen aber und Lust... Das hat einfach nicht geklappt. Wie soll das denn jetzt weitergehen? Willst du nochmal einen Versuch unternehmen? Also, kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. Und ohne Genehmigung schon gar nicht. Nein, aber er will es ja, ne? Das ist ja für ihn völlig klar, glaube ich. Ja, der müsste das schon einer sein, wo ich auch sage, Mensch, mit dem möchte ich mal. Ja. Aber nicht um das. Das muss vorher besprochen sein und alles. Das würde ich nie. Ich würde nicht so nach Hause kommen mit dem dicken Kopf und sagen, ich bin ja fremdgegangen oder was. Das ist für mich auch kein Fremdgehen. Nee, das habe ich auch richtig. Das ist ein genehmigter Seitensprung. Ja, das habe ich so habe ich auch verstanden, ja. Ja. Also ich finde das sehr beeindruckend. Das hätte ich nicht gemacht. Ja. Man weiß nie, in welche Situation man mal kommt. Liebe Erika, ich wünsche euch beiden wirklich noch super, super viele eigentlich glückliche Tage. Ihr scheint wirklich ein großes Liebespaar zu sein. Ja, das sind wir auch. Gibst du mir den Hammer nochmal? Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Erika. Wiederhören. Ja, danke. Ja. Ja, Jürgen. Hermann, ihr seid ein tolles Paar. Ja. Habe ich gerade gesagt. Ein tolles, großes Liebespaar. Übrigens, danach ist die Beziehung noch besser geworden. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Ja. Wir sehen, wie gesagt, ich habe das ja nicht mitgekriegt, was du jetzt geantwortet hast, aber wir sehen das ganze Leben ganz, ganz locker. Ja. Und Ärger kommt sowieso, ne? Und den muss man eben versuchen zu vermeiden. Viel macht man sich selbst. Ich bin so beeindruckt, dass ein todkranker Mann, also das bist du ja, ne, wie du es gerade beschrieben hast, so lebenspositiv denkt. Ich glaube, da können sich ganz viele, inklusive meine Person, eine Scheibe von abschneiden. Ja, ganz aber das toll. Das geht doch nicht. Wie wirst du anders durchkommen? Ja. Viel Blödsinn machen, man hat nachher praktisch Narrenfreiheit schon. Ja, das stimmt. Nur so geht's. Hermann, wie ist es denn jetzt mit weiteren Aktionen? Soll denn Erika nochmal fremdgehen oder sagst du, das war's jetzt erstmal? Nee. Also, wenn sich die Gelegenheit bietet, Dann ja. Aber nicht auf Krampf, ne? Ja. Nicht jetzt irgendwie jemand sich suchen und sagen, so, du bist der Gegner. Völlig klar. So Blödsinn nicht. Ne? Ja. Nee, aber wenn sich die Gelegenheit bietet, selbstverständlich. Ich kann dir ja nur helfen dadurch. Natürlich. Ich kann dir doch nur helfen. Ganz klar, ja. Auch wenn keine Probleme da sind. Man macht sich dann eventuell Probleme, aber... Ich freue mich sehr und bin sehr stolz, dass ich euch beide kennengelernt habe. Prima. Und wünsche von Herzen, ich habe es gerade Erika schon gesagt, dass ihr doch noch eine schöne lange Zeit miteinander verbringen könnt. Ja, ich hoffe es ja auch noch. Ne? Ja. Ich hoffe es ja auch noch. Immer positiv, weißt du. Lieber Hermann, toi, toi, toi. Toi, toi. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Alles klar. Und weiterhin toi toi für deine Sendung. Ich bedanke mich auch herzlich. Tschüss. Tschüss. So, was machen wir jetzt? Nina ist da. Nina ist 17 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Nina. Ja, hallo. Erstmal wollte ich den ersten Anrufer Mut machen. Und zwar geht es darum, ich bin halt im Heim und ich wollte auch dahin. Und mir geht's jetzt wesentlich besser. Ja. Und es ist... super, also es ist super toll. Es aber der Unterschied ist vielleicht dann auch, dass du das wolltest. Er will es überhaupt nicht. Ne? Ja, nur man hat halt immer so eine Grauensvorstellung, es bewahrheitet sich dann meistens gar nicht. Du bist 17 Jahre alt, ein Jahr älter als der Nils vorhin am Anfang. Wie lange bist du denn jetzt schon in einem Heim? Ich bin im Heim seit März diesen Jahres. Ist das denn so ein richtiges Heim oder ist das eher so betreutes Wohnen? Nee, das ist eine Außenwohngruppe vom Heim. Mhm. Also es ist schon halt ein Heim, aber halt eine Außenwohngruppe. Also eher so eine WG, kann man sagen. Genau. Ne? Unter Obhut eines Heims. Ne? Ja, richtig. Ist eigentlich gar nicht eine schlechte Idee, ne? Nee, ist eigentlich ganz gut. Also ein paar Jahre später zieht man eh aus und geht unter Umständen auch in eine WG, ne? Die ist dann nicht betreut, also man wohnt auch mit anderen Leuten zusammen. Mit wie vielen Leuten wohnst du denn zusammen? Ich wohne mit 5 Leuten zusammen. Und konntest du dir die aussuchen oder bist du da eingeteilt worden? Nee, das ist worden? Ja alles Hals über Kopf gegangen. Und zwar hat das auch was mit meinem Thema zu tun. Und mein Thema ist halt, dass ich meine Mutter hasse. Mhm. Das hat halt angefangen, also die ganze Geschichte wäre jetzt halt langwierig, aber meine Mutter hat mich halt ziemlich jung bekommen und wollte mich auch nicht haben, wie sie es mir halt gesagt hat. Hat mir halt auch gesagt, sie hätte mich halt abgetrieben am liebsten. Das hat die Mutter zu dir gesagt? Ja, mir ins Gesicht gesagt, dass wenn sie nach meiner Situation war, dass sie mich auf jeden Fall abgetrieben hätte. Mhm. Und sie ist halt mit meinem Vater halt zusammen gewesen, dann haben sie sich getrennt, als sie 3 Jahre alt war. Mhm. Und dann hatte meine Mutter insgesamt 5 wechselnde Männerliebschaften. Mhm. Und ich bin halt dann immer mit zu diesen Männern eingezogen und dann bin ich halt wieder in die eigene Wohnung gezogen mit meiner Mutter und dann halt wieder eingezogen. Da ging es darum, dass meine Mutter halt total unzufrieden mit ihrem Leben ist. Mhm. Das Einzigste, was sie halt kann, ist halt gut aussehen. Wie alt ist deine Mutter eigentlich? 34. Also wirklich eine ganz junge Mutter, ne? Du bist 17 Jahre alt. Wenn man sagt, ich hasse meine Mutter, dann muss schon sehr viel vorgefallen sein. Hat sie dich geschlagen? Ja, das hat ja alles damit angefangen. Hat sie dich misshandelt? Könnte man so weit gehen? Ja, bei den Männern eingezogen, weil sie halt Geld braucht, weil sie halt nicht arbeiten gegangen ist, um uns halt zu unterstützen. Und zwar war das so, dass die Männer mich geschlagen haben und sie hat es halt auch gesehen, da war ich 10 oder so. Mhm. Ich bin mit blauen Augen rumgelaufen, die haben mich halt richtig verprügelt. Meine Mutter hat gar nichts dazu gesagt. Im Gegenteil, sie hat halt selber noch draufgehauen bis zum Ende. Haben Männer sich an dir auch vergangen? Ja. Das hat deine Mutter auch gewusst? Ja, das hat meine Mutter auch gewusst und sie hat gesagt, das ist meine Schuld, wie ich denn so rumrennen kann. Und ja, da kann ich gut verstehen, dass du sagst, ich hasse meine Mutter. Also das erste Mal, da war ich 7 Jahre alt. Da war es halt ein Freund von meiner Mutter, mit dem haben wir auch zusammen gewohnt. Mhm. Und das ist halt nicht bis zum Ende gekommen. Und meine Mutter hat sich dann halt auch von dem getrennt und hat mir jedes Mal auch die Schuld gegeben, dass sie sich dann von den Männern getrennt hat. Und hast du eigentlich noch Geschwister? Ja, ich habe einen kleinen Bruder, der ist 7 Jahre alt, der wohnt noch bei meiner Mutter. Mhm. Der ist, Und wird er auch so schlecht behandelt? Das ist halt schwer zu sagen. Ich habe halt die Erziehung von ihm weitgehend übernommen. Das heißt, ich habe halt den Haushalt bei uns zu Hause geschmissen, mich auch um ihn gekümmert, weil meine Mutter es halt nicht konnte. Weil sie ist halt chronisch depressiv. Und sie setzt aber jetzt alle Hoffnungen halt in den Kleinen, so was sie bei mir halt falsch gemacht hat, dass es da halt besser wird. Also hat sie denn ein Unrechtsbewusstsein? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber wenn du sagst, dass sie bei dir... Wenn sie, hat sie ein Gefühl dafür, dass sie bei dir was falsch gemacht hat? So meine ich das. Ich weiß es nicht, das ist ganz schwer. Hat sie sich mal entschuldigt bei dir? Nein, noch nie. Du hast dann vor gar nicht so langer Zeit gesagt, ich will da raus. Ja, und zwar im Sommer letzten Jahres. Ich habe mich vorher nicht getraut, weil mein kleiner Bruder halt noch da war. Mhm. Und dann bin ich halt zum Jugendamt gegangen, habe das halt alles so geschildert. War das dann unproblematisch, dass du gleich... Nee, das war überhaupt nicht unproblematisch. Und zwar war das so, dass die sich halt schon kannten, also der Jugendamtmann und meine Mutter, die kannten sich halt schon vorher aus Vorgesprächen, haben sich halt gut unterhalten und haben halt auch, waren auch in Diskotheken und sowas und sie hat ihn wohl dann auch schon angebaggert, so wie ich das im Nachhinein erfahren habe. Und ich habe halt gesagt, er soll das in die Wege leiten, aber erstmal ohne meine Mutter und dann war ich halt irgendwann zu Hause und meine Mutter hat halt mit ihm gesprochen gehabt, privat und dann ist es halt rausgekommen. Hat sie denn dem gleich zugestimmt oder hat sie sich dann noch gewehrt? Nein, sie hat sich total gewehrt. Eigentlich sollte es ihr doch auch recht sein, wenn du weg gewesen wärst. Nein, überhaupt nicht, weil sie halt nach außen hin immer das heile Familienbild aufrechterhalten wollte und dann überhaupt nicht. Sie hat mich sogar eingesperrt, ich bin dann am Ende abgehauen. Mein Vater, mit dem ich eigentlich kein gutes Verhältnis habe, hat mich dann halt noch unterstützt, auch irgendwo als Rache an meine Mutter und bin dann halt jetzt in dieser WG gelandet. Also hast du mit deinen 17 Jahren aber auch wirklich schon eine ganze Menge mitgemacht. Ja, ne? So ungefähr die Hälfte dann von allem jetzt, ja, auf jeden Fall. Dir geht's richtig gut jetzt in der WG, also in dem betreuten Wohnen, in dem Heim. Ja, auf jeden Fall geht's mir besser halt als zu Hause. Bist du da noch Schülerin oder machst du auch eine Ausbildung? Ich bin Schülerin, mhm. und zwar also aus einer Berufsschule und das ist halt auch so ein Problem, dass ich halt jetzt aufgrund meiner ganzen psychischen Lage und so im Moment und mit dem Ausziehen, das geht mir halt nicht so gut. Und mein Vater ist der Einzige, den ich jetzt noch dann so an meiner Seite dann habe, der mich unterstützen konnte. Und er hat dafür überhaupt kein Verständnis. Er hat halt gesagt, wenn ich jetzt das Jahr nicht schaffe, so wie es halt aussieht, wird er mich halt nicht weiter unterstützen. Kann ich mit nichts rechnen. Was sind denn deine Pläne? Was möchtest du gerne machen? Beruflich meine ich. Wo würdest du dich gerne hinentwickeln? Ich möchte gerne studieren, und zwar Kunstpädagogik. Kunstpädagogik, so einen klaren Wunsch schon. Ja. Du brauchst natürlich Abitur, ne? Da musst du noch ein bisschen ackern. Ja. Und das Problem, was ich jetzt habe, ist, dass ich auch überhaupt nicht zur Ruhe komme. Meine Mutter, mit der ich keinen Kontakt haben will eigentlich, hat jetzt angerufen, hat gesagt, sie möchte mit mir reden. Sie möchte das alles klären, aber dann halt auch die ganze Zeit mit Vorwürfen im Hintergrund. Also ich kann das schon bewusst ist und ich soll das doch einsehen und jetzt endlich klein beigeben. Wir können ja alles nochmal machen. Aber kannst du denn hier nicht... Sonst will ich meinen kleinen Bruder nicht, hat sie gesagt. Bitte? Sonst würde ich meinen kleinen Bruder nicht wiedersehen. Das ist natürlich eine ganz bösartige Erpressung. Ja, natürlich. Eine ganz bösartige Erpressung. Dass er da halt total an mir hängt und dass ich das auch weiß, dass er halt nächtelang weint. Schwierige Situation. Eigentlich müsstest du dich jetzt erstmal ganz entfernen von deiner Mutter, um Ruhe zu haben. Ja, natürlich. Das könntest du machen, wenn der kleine Bruder nicht da wäre. Ja, richtig. Hast du dich mit diesem Problem auch da einem Partner im Heim schon anvertraut? Vielleicht können die etwas vermitteln zwischen euch, dass du zumindest den kleinen Bruder ab und zu mal siehst, dass der dich besuchen kommen darf. Ja, also dürfen ja schon, aber halt nicht von meiner Mutter aus. Und das ist halt die Bedingung von meiner Mutter. Ich meine, dass das Heim mit deiner Mutter redet und dass das einen richtigen Gang hat. Sie will ja hier gar keinen Kontakt zu haben. Also sie hat in der ersten Zeit auch gar nicht angerufen. Ich war die Erste, die mich halt auch gemeldet hat und sie möchte da am beliebtesten überhaupt nichts von wissen. Das fehlt es halt auch keinem. Also ich sag jetzt mal, was relativ Hartes, Nina. Vielleicht ist es sogar ganz gut, oder nicht sogar, vielleicht ist es ganz gut, auch wenn das für den kleinen Jungen im Moment hart ist, wenn du erstmal ganz auf Distanz gehst. Ja, du hättest deinen Vater halt schon verloren, weil sie sich halt von ihm wieder getrennt hat. Du sollst ihn ja nicht vergessen und du sollst ihn ja auch nicht Gedanken loslassen. Aber vielleicht für eine Weile, damit du dich erstmal stabilisierst. Weil du wirst eine sehr wichtige Ansprechpartnerin für den Bruder werden, auch wenn der ein bisschen älter ist. Aber dafür musst du erstmal im Leben Fuß fassen. Vielleicht solltest du erstmal jetzt das in Kauf nehmen, ihn vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht zu sehen und dann vielleicht auch mit einer stärkeren inneren Kraft dieses ganze Problem angehen. Das Absicht ist, dass mein kleiner Bruder so krank ist und von Geburt halt schon eine Immunschwäche hat und ständig mit Lungenentzündung und so rumliegt und ins Krankenhaus muss und irgendwelche Tumore rausoperiert bekommt und dann meine Unterstützung schließlich sehr braucht. Bin ich da wirklich ratlos im Moment, was man da am klügsten macht. Ja, das ist ja das Problem. Ja, das ist wirklich kompliziert. Ich möchte auch unbedingt, dass du mit meiner Psychologin darüber redest jetzt. Ja. Unbedingt. Ich merke schon, du hast so ein Verantwortungsbewusstsein, dass du den kleinen Bruder nicht loslassen kannst im Moment, ne? Richtig. Und die Mutter versucht dich damit zu erpressen, ne? Ja. Was für eine böse Frau. Ja, deswegen ja. Das ist ja das, was mich fertig macht. Eigentlich sollte man seine Mutter lieben, aber wie soll ich das? Ja? Der kleine Bruder ist jetzt, er ist 7 Jahre, ne, sagst du? Ja. Der ist 7 Jahre. Also, ich würde vorschlagen, du unterhältst dich mit Petra, das ist meine Psychologin heute Nacht. Ihr habt Zeit, das in Ruhe zu bereden. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit oder vielleicht doch eine Idee, die Petra auch hat, wie ihr das lösen könnt oder einen Lösungsansatz zumindest findet. Ja. Ja, super. Von Herzen alles Gute. Ja, ich danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So. Post haben wir bekommen. Ein Fax aus Kassel. Von Matthias. Und der schreibt, ich finde deine Sendung, Domian, vollkommen überflüssig. Du hast nicht das Recht, andere Schicksale zu kommentieren. Außerdem gehen mir Prominente auf den Geist. Und du bist auch so einer. Genau wie Harald Schmidt zum Beispiel, die ihre Meinung zu den verschiedensten Themen äußern. Also adieu und hoffentlich nicht auf Wiedersehen. Matthias aus Kassel. Gerd aus Sachsen-Anhalt schreibt, lieber Domian, seit einem Jahr versuche ich bei dir durchzukommen, bisher vergeblich, aber egal. Meine Frage heute an dich ist, was hältst du von dem Bekenntnis des Berliner SPD-Fraktionschefs Klaus Wowereit, dass er schwul ist? Ich finde dieses Bekenntnis grandios, dass endlich mal ein populärer Politiker oder vielleicht demnächst sehr populärer Politiker damit in die Öffentlichkeit geht. Ich finde weniger grandios übrigens, dass er die PDS mit ins Boot nehmen will. Wenn es in Berlin weiter bergab gehen soll, dann mit der PDS zusammen. Aber ich habe höchsten Respekt für ihn und finde es ganz toll, dass er das gemacht hat, der Klaus Wowereit. Wir machen weiter mit Hartmut. Oder machen wir erst eine Pause? Nee, wir machen Hartmut. Hartmut ist 50 Jahre alt. Und ich grüße ihn herzlich. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Dorian. Hallo, Achmut. Dein Thema? Ja, genau das, was du gerade angesprochen hast. Ich muss sagen, ich finde es bewundernswert, dass ein Politiker sich bei der sich um einen eine Spitzenposition bewerbt, auch mal ehrlich ist und sagt, ich bin schwul. Absolut, ich auch. Ja. Und es ist längst überfällig in Deutschland. Ja, das finde ich überhaupt. Ja. Weißt du, dass der neu gewählte Pariser Oberbürgermeister? Ja, weiß ich. Der ist auch schwul, ja, ist damit auch ganz offensiv umgegangen im Wahlkampf. Ja, ich bin auch schwul. Und? Ja, na klar. Ja, ich fand ja auch so toll, er hat gesagt, ich bin schwul und finde das gut, ne? Hat Wobereit gesagt. Na Gott, da kann ich keinen Kommentar zu abgeben. Nein, aber ich finde es auch gut. Ja, es hat ein so schönes, normales Selbstbewusstsein, was mir gut gefällt. Ja, das finde ich auch gut. Und ich finde auch, dass ich vermisse das eigentlich, und das ist das Verlogene an der ganzen Sache, die Politiker, es gibt nicht nur in der SPD und bei den Grünen und bei der CDU, es gibt so viele Schwule unter uns, und das wissen wir doch alle. Ich kenne einige hochkarätige Politiker, die schwul sind, richtig, die sich das aber nicht trauen zu sagen. So, und das, ich meine immer nur, man muss mal davon ausgehen, wenn alle Schwule von heute auf morgen einfach sagen würden, ich gehe nicht arbeiten, der würde ganz erschreckt unsere Gesellschaft aufschrecken und sagen, es funktioniert nicht. Allerdings, mehr. Ja, so wäre es. Und warum muss man sich denn verstecken? Was, mein Gott, was hat denn das, meine Sexualität mit meiner Leistung zu tun? Völker. Ein guter Politiker. Du sagst völlig klare Sachen, aber dennoch hat es jetzt bis 2001 gedauert, dass eben ein Politiker in diesem Rang das so offen darstellt. Er war übrigens heute Abend bei Beckmann zu Gast in der ARD. Und da hat leider nicht gesehen. Ja, und da hat es mir noch besonders gut gefallen, mit welcher Selbstverständlichkeit er das, wie er das so verkauft. Ja, ich finde es toll. Er sagt, ich bin auch kein Berufsschwuler oder so. Nee. Er sagt, ich bin ein Politiker, der schwul ist. Ich bin kein schwuler Politiker. Ne, ein großer Unterschied. Das ist, er kommt nicht aus der schwulen Bewegung oder so etwas. Richtig. Es gibt im Prinzip nur Schwule beruflicher, die sich dafür verkaufen. Das ist für mich okay. Ne? Ja. Aber alles andere hat auch nichts mit Sexualität zu tun. Also wenn ich meinen Beruf, dann muss ich doch in meinem Beruf gut sein. Da kann ich doch nicht wegen meinen Bettgeschichten anerkannt werden. Wir haben Respekt vor ihm. Und wir hoffen, dass Berlin es ihm dankt, dass er so offen Hoffen, dass es nur Berlin dankt. Ich möchte eigentlich, dass sich alle Schwulen und Lesben, alle Bisexuellen sich dazu mal bekennen und mal sagen, ich erwarte einfach von der Partei, die ich wähle, dass sich auch die Politiker einfach dazu bekennen und mal sagen, ich erwarte kein Outing. Nein, das dürfen wir auch nicht machen, das finde ich auch nicht in Ordnung. Nein. Aber ich möchte auch einfach, dass die ganz einfach auch mal so fair zu sich selbst sind und sagen, okay, die mich wählen, da steckt ja noch vieles andere. Ja, vielleicht löst das jetzt einen Dammbruch aus. Vielleicht ist das ein Vorreiter und demnächst haben wir dann noch ein paar andere und vielleicht haben wir irgendwann auch mal in ganz hoher Position jemanden, der sagt, ich bin es noch unter, weil ich will ja gar nicht kostenlos. Warum können wir nicht lesbische Kanzlerin haben? Zum Beispiel, ja. Ja, finde ich gut. Gut, aber Angela Merkel ist das nun wirklich nicht. Nein. Lieber Achmut, danke für die Meinungsäußerung. Bitteschön. Alles Gute. Danke dir. Auf Wiedersehen. Schöne Sendung noch. Dankeschön. Tschüss. 1.34 Uhr. 30 Sekunden. Keine Pause. Nur 35 und 10 Sekunden. Jetzt Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und noch ein Fax von Lena, 19 Jahre aus Aschaffenburg. Und die schreibt, hi Domian, du hattest mal eine Anruferin, die gerne ein paar Tröpfchen Pipi in die Hose macht, wenn sie mit anderen Jungen flirtet. Das stimmt, das war vor ein paar Wochen. Genauso geht es mir auch. Bei einem One-Night-Stand aber habe ich mich mal riesig blamiert und geschämt. Als mein Partner das nasse Höschen bemerkte, sagte er, aha, Pipi Langstrumpf, und ist gegangen. So kann es dann auch gehen. Nicole, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Nicole. Dein Thema. Ich habe ein Verhältnis mit dem Freund meiner Cousine. Mit dem Freund der Cousine? Ja. Warum? Darf ich mal ganz keck fragen, warum hast du ein Verhältnis? Wir waren vor 6 Jahren mal zusammen. Mit dem Aber Freund? Nicht lange. Ach, du hast mit diesem Mann, warst du schon mal zusammen? Ja. Vor 6 Jahren, Mensch, da warst du 15. Ja. War aber nicht lange, 8 Wochen nur. Ja. Und er hat durch mich meine Cousine kennengelernt. Mhm. Ja, und dann sind sie sich halt näher gekommen und dann war halt aus bei uns. Und dann ist der seitdem mit deiner Cousine zusammen? Seit 6 Jahren? Ja. Wie alt ist deine Cousine? Auch so alt wie du? 26, ein bisschen älter. Mhm. So, jetzt sind die beiden 6 Jahre zusammen. Ja, die haben jetzt auch schon ein Kind und das zweite ist unterwegs. Mhm. So, wir hatten eine ganze Zeit lang keinen Kontakt. Mhm. Und jetzt haben wir uns in einem Jahr wieder getroffen, haben über alles geredet. Wer? Du mit der Cousine und dem Mann? Hattet ihr ein Jahr keinen Kontakt? Genau. Mhm. Und haben über alles geredet. Und dann waren wir wieder gute Freunde. Ja, und dann sind wir halt weg mal gegangen, er und ich. Und dann ist es wieder zwischen uns passiert. Wie kann denn sowas einfach so passieren? Bei mir ist das so, ich hänge sehr an ihm. Ich bin die ganze Zeit nicht drüber hinweggekommen. Nach 6 Jahren bist du nicht drüber hinweggekommen? Nein, er war meine erste große Liebe. Mhm. Warum ist das denn eigentlich, kurze Zwischenfrage, warum ist das denn damals nach 8 Wochen schon zu Bruch gegangen? Wegen meiner Cousine. Da konntest du nicht gegen an? Nein. Mhm. Er ist dir nicht aus dem Kopf gegangen. Das heißt, du hast, verstehe ich das richtig, dass du das auch, als ihr jetzt mal dann alleine aus war, dass du das auch so ein bisschen angefeuert hast, dass es wieder zu etwas kommt zwischen euch beiden? Eigentlich weniger, weil ich war eigentlich in der Meinung, ich bin drüber weg. Mhm. Ja, bis wir dann zusammen weg waren, es lief eine ganze Zeit lang gut und dann kamen wir uns wieder näher. Mhm. Trotzdem, konkreter gefragt, von wem ist die Initiative ausgegangen? Von uns beiden. Wirklich? 50-50 so ungefähr? Ja. Mhm. So, ihr habt jetzt ein Verhältnis, quasi ein geheimes Verhältnis. Ja. Und wie lange läuft das schon? 3 Monate. Mhm. Deine Cousine würde aus allen Wolken fallen, wenn sie es wüsste? Ja. Wie ist denn dein Verhältnis zu der Cousine? Ist das... Eigentlich ganz gut, wir verstehen uns super. Mhm. 2 Kinder sind da, wie alt sind die? Na, das zweite ist unterwegs. Das erste ist jetzt 3 Jahre. Ach, die ist sogar schwanger im Moment. Ja, im 9. Monat. Mhm. Wie steht er denn dazu? Was sagt er denn? Hat er gesagt, dass er dich auch immer noch liebt von damals? Ja. Oder? Naja, wir hatten geredet und da habe ich gefragt, nachdem wir uns ein bisschen näher gekommen sind, habe ich ihn gefragt, warum? Warum auf einmal jetzt? Dann hat er gesagt, du weißt ganz genau, ich bin nur mit ihr zusammen wegen den Kindern. Er hat mir auch gesagt, dass er mich liebt, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Glaubst du ihm das, dass er dich liebt? Ich weiß nicht, ob ich es glauben soll. Wenn ihr zusammen seid, ist das immer verbunden mit Sex? Nicht immer, aber größtenteils schon. Das ist wahrscheinlich auch sehr kompliziert, dann, dass ihr euch so einfach trefft und irgendwo mal hingeht. Ja, meistens treffen wir uns bei mir. Ja, also ganz, ganz geheim und ganz abgeschottet alles. Und, ja. Mh. Also der Hintergrund meiner Frage ist, gaukelt er dir diese Liebe vor, weil ihn vielleicht die Ehe langweilt und er einfach Bock auf anderen Sex hat? Oder ist der wirklich in dich verliebt? Ja, das weiß ich ja nicht. Ja, das ist ja eine wichtige Frage. Er weiß, dass ich ihn liebe, das weiß er, habe ich ihn auch oft genug gesagt. Ja, und da bist du natürlich eine weiche Masse in seiner Hand, ne? Da kann er dich natürlich zu allen möglichen bewegen. Er beschreibt die Ehe als schlecht. Ja. Wie kriegst du denn die Ehe so von anderen Leuten mit oder von deiner Cousine aus? Ja, nach außen hin sieht das immer so aus, als wenn es gut läuft, aber ich weiß selber von meiner Cousine aus, dass sehr viel Stress ist. Mhm. Das heißt, du hast auch mit deiner Cousine schon über die Beziehung geredet? Ja, sicher, wir reden ja über alles. Ich rede mit ihnen ja auch über alles. Hast du nicht deiner Cousine gegenüber auch ein irre schlechtes Gewissen? Oh ja, ich kann ja noch nicht mal in die Augen gucken. Mhm. Mhm. Also lange geht dieser Zustand nicht gut und den solltest du auch nicht lange aufrechterhalten, Nicole. Ich weiß. Auf keinen Fall. Und letztendlich ist er am Zug, eine Entscheidung zu treffen. Man bleibt nicht nur wegen der Kinder bei einer Frau, wenn die Liebe kaputt ist. Ich habe es ihm ja gesagt. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn liebe. Und ja. Aber was antwortet er darauf? Versucht er dich dann hinzuhalten oder welche konkreten Aussagen macht er, wie es weitergehen soll vor allem? Das ist ja schon oft so weit gekommen, wenn wir uns unterhalten haben, dass ich geweint habe. Mhm. Ja, und dann hat er gesagt, wir machen das schon, wir schaffen das schon irgendwie. Ja, wie denn? Ich kann aber nicht mehr. Ja. Weil ist ja nicht nur meine Cousine, ist ja dann auch meine ganze Familie. Mhm. Mhm. Ich kann ja niemand mehr in die Augen gucken, weil wenn jetzt einer von denen erfährt, dann ist es Theater. Mhm. Also, ich finde, dass du... das eigentlich erstmal einstellen solltest, auch also vor allen Dingen was die sexuelle Beziehung angeht. Und er soll eine klare Aussage treffen, wie tief seine Gefühle zu dir sind. Sollte das wirklich so sein, dass er dich wirklich liebt, dann soll er auch sein ganzes Leben neu aufmischen. Und dann gibt es natürlich wahrscheinlich eine Revolution bei euch in der Familie und Chaos an allen Ecken. Mhm. Aber dann ist es auch wahr und ehrlich. Ich habe so ein bisschen Sorge, ich weiß es ja nicht, dass er so zweigleisig wird, dass er seine Ehe da weiterlaufen lassen will und du einfach so ein ergebenes Betthäschen bist, weil du ihn liebst und deshalb natürlich auch alles für ihn machst. Das Problem ist ja, ich habe versucht Abstand zu nehmen, aber ich kann nicht. Nein, du musst ihn jetzt einfach zu einer Entscheidung drängen und ich finde, manchmal da muss man Menschen auch drängen. Er muss sagen, was er will. Nicht, das kriegen wir schon irgendwann irgendwie hin. 3 Monate ist eine lange Zeit. Und 3 Monate sich einfach mies zu verhalten, tut einem selbst für das Selbstwertgefühl auch nicht gut. Ne? Du kommst ja schon blöd vor deiner Cousine gegenüber, zu Recht auch. Ja, ist ja nicht nur das, ich bin ja schon fertig mit den Nerven. So, und generell geht's dir nicht gut. Also, er muss eine Entscheidung treffen und dann musst du dich unterordnen. Wenn du merkst, dass der dich eigentlich nicht liebt und auch nicht die Ehe verlassen will, dann geh du ganz radikal auf Distanz, Nicole. Auch wenn du ihn liebst. Das ist ich kann es aber nicht, weil ich gehe daran kaputt. Was meinst du, wie viele Menschen überleben, die lieben und nicht wiedergeliebt werden? Das ist nun mal so. Es ist schwer. Ja, das ist unendlich schwer. Unendlich schwer. Aber du machst dich noch mehr fertig, wenn du diesen Zustand aufrechterhältst, den du jetzt im Moment hast. Weil das ist ja gar nichts, das ist überhaupt gar nichts. Das ist letztendlich sogar eine Demütigung für dich. Du hast ja deine Träume, du würdest ja gerne mit dem Mann zusammenleben, du würdest ja gerne ein Leben mit dem führen. Ne? So, und er muss dir sagen, ob er ein Leben mit dir führen will. Und wenn er sagt nein, dann musst du dich von diesem Mann sofort trennen. Das ist meistens leichter gesagt als getan. Ich weiß das, aber ich sage das so hart und krass. Das muss man manchmal als Außenstehender jemandem dann so sagen. Ich weiß, wie schwer das für dich ist. Das ist mir völlig klar. Liebe Nicole, alles Gute. Mehr kann ich nicht sagen. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Sascha ist hier. Und Sascha ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Sascha. Und zwar, ich habe so ein ähnliches Problem wie die Nicole jetzt gerade. Nur mit dem Unterschied, dass meine Freundin 26 Jahre älter ist als ich. Mhm. 51 ist sie. Ja, sie ist jetzt 52. 52. Vor kurzem geworden, genau. Die Schöne ist 52. Ja. inwiefern hast du ein Problem? Und zwar, wir haben uns letztes Jahr im Mai kennengelernt, in Düsseldorf in der Altstadt. Mhm. Und sind jetzt demnach jetzt auch schon knapp über ein Jahr zusammen. Mhm. Und sie hält mir also jetzt seit ungefähr 3 Monaten täglich mindestens 3-mal vor, ich hätte eine andere Ische. Aber du hast gar keine andere. Ich brauche auch keine andere. Mhm. Aber sie hält es dir vor. Richtig. Mhm. Und das kotzt mich, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so öffentlich sage, aber das kotzt mich dermaßen jetzt mittlerweile an. Mhm. Also wir haben jetzt in den letzten 2 Wochen also fast täglich Streit. Weil sie immer wieder damit anfängt. Ganz genau. Und du immer wieder sagst, ich habe es nicht, ich will es gar nicht. Du bist mir eigentlich genug und ich liebe dich sehr. Richtig. Ich kann verstehen, dass du sauer bist. Weil es ist auch eine Beleidigung deiner Person, weil sie dir nicht glaubt. Richtig. Ne? Und dir kein Vertrauen schenkt. Ich meine, ich kann nichts dafür. Ich bin nun mal jünger. Mhm. Sie kann auch froh sein, dass sie einen jüngeren Mann hat. Ich bin nicht gerade hässlich, also ich kann viele Frauen haben, wenn ich will. Mhm. Ich will keine, ich bringe ihr so oft es geht, bringe ich ihr Blumen mit, ich bringe ihr kleine Geschenke mit. Wann fing das denn an, dass sie so hysterisch quasi drauf kam mit in Sachen Eifersucht? Ja, so nach 9 Monaten. Es ist ja gar nicht mehr eine Eifersucht, denn Eifersucht ist ja völlig abstrakt, weil es gibt ja gar keinen Gegenstand, auf den sie eifersüchtig sein könnte. Richtig. Wie reagierst du dann immer darauf? Jetzt ja, in der letzten Zeit vor allen Dingen. In der letzten Zeit werde ich also dann richtig pampig und richtig sauer dann. Kannst du ihr denn das nicht vermitteln, dass sie damit systematisch eure Beziehung kaputt macht, wenn sie dir nicht endlich mal Glauben schenkt? Doch, ich habe ihr schon gesagt, sie soll bitte aufhören, mich da zu provozieren. Sonst bist du weg. Richtig. Genau so musst du es sagen. Und wir gestern Abend, da bin ich noch ganz normal mit ihr einkaufen gefahren. War richtig schön noch so am Anfang des Abends. Ja, dann ist uns da irgendwie so ein Holzkopf hinten ins Auto reingefallen. Ja, mein Nacken tut natürlich jetzt auch ein bisschen weh. Und ja, dann waren wir bei ihr und sie lebt jetzt noch in Scheidung und irgendwie wollte dann noch Essen machen, aber dann habe ich gedacht, ich habe keinen Hunger. Und ich habe ihr das partout wirklich 4 oder 5 Mal gesagt. Und sie macht trotzdem Essen für mich mit. Achso, ja gut, das ist ja noch wieder eine andere Thematik, als dass sie dir vorwirft, du hättest eine andere Frau. Das geht ist also weitreichender, dass sie ständig Dinge tut, von denen du sagst, dass sie die nicht tun soll. Richtig. So. Also, was er dich bemuttert, vielleicht kommt sie sich in der Mutterrolle vor dir gegenüber? Manchmal glaube ich es. Also sie traut mir nichts zu. Ich habe 2 linke Hände, wenn es nach ihr geht. Also, es geht nicht nur um den Vorwurf, dass du eventuell eine andere Frau hättest. Es geht wirklich weiter, ne? Richtig. Das geht einem doch wirklich sehr auf die... Das tut mir sowas von weh. Ich tue alles, ich mache alles, ich mache im Moment eine Umschulung zum Hotelfachmann und ich muss so viel lernen. Sascha, was hat dich denn bisher, also bevor jetzt diese Phase eintrat, an der Frau fasziniert? Warum hast du dich in sie verliebt? Sie ist irgendwie ganz anders als die anderen Frauen irgendwie. Sie hat eben das gewisse Etwas. Das sagt mir jetzt nicht so viel. Ja, sie hat... Sagen natürlich alle, die verliebt sind, der hat das gewisse Etwas. Was ist denn das für ein Etwas? Ja, also als ich sie kennengelernt habe, da war ich noch bei der Bundeswehr und da bin ich also nur mit einem Kumpel in der Altstadt gegangen und da habe ich noch zu meinem Kumpel gesagt, boah, heute Abend brauche ich eine Mutter. Oh. Ja, klasse. Das habe ich natürlich wieder die totale Arschkarte gezogen. Ja. Und ja, dann habe ich sie da irgendwann mal tanzen sehen und dann habe ich sie einfach gefragt, ob sie tanzen kann. Also Disco Fox jetzt. Und dann hat sie ja gesagt und seit dem Zeitpunkt sind wir eigentlich auch immer zusammen. Wie haben denn eigentlich deine Kumpels darauf reagiert, dass du eine so viel ältere Frau hast, die 26 Jahre älter ist als du? Ja, am Anfang waren sie ein bisschen skeptisch. Hast du denn nicht auch blöde Sprüche anhören müssen? Nö. Ne? Nö, also wenn mir jemand einen blöden Spruch deswegen drückt, dann sage ich dann einfach, guck mal in den Spiegel. Also damit hast du gar nichts dann zu tun, das interessiert dich nicht. Nö, die anderen Leute interessieren mich nicht. Die einzige, die mich interessiert, ist meine Anne. Und die Anne hat die hat vermutlich auch Familie, vermute ich mal, ne? Was hat denn die Familie dazu gesagt, dass sie wiederum so einen jungen Mann hat, finde ich? Ja, also die Tochter, die war auch erst so jetzt dagegen. Wie alt ist die? Die ist Anfang 30. Ja, und sie sagt also auch erst... Das ist immer so lustig, bei diesem Alter. Die Tochter ist Anfang 30, du bist 25, dann müsste die Tochter zu dir Papa sagen. Ne? So Stiefpapa. Ja, und ihr Enkel müsste demnach Opa zu mir sagen. Genau. Aber das müssen die nicht, ne? Wie ich dich jetzt schon kennengelernt habe. Du bist ja ganz locker. Ja, natürlich. Ja, klar. Ja, gut. Wie hat die Tochter reagiert? Das war okay? Ja, also erst war sie dagegen. Gegen die Beziehung. Gegen mich hatte sie nichts. Ja, und jetzt ist sie eigentlich auch jedes Wochenende da und wir lachen alle zusammen, wir haben Spaß und so. Und deine Eltern oder deine Familie? Meine Mutter ist eigentlich ziemlich froh, dass ich in guten Händen bin. Dass der Junge endlich mal unter der Haube ist. Richtig. Aber das ist ja gar nicht das Thema. Das Thema ist, dass dir die Frau im Moment einfach auf die Nerven geht, ne? Allerdings. Weil sie dich eigentlich nicht ernst nimmt, ne? Ja, also... Das ist der Punkt, du fühlst dich nicht ernst genommen. Richtig, das ging jetzt gestern Abend schon so weit, dass wir uns wieder gestritten haben. Und ich sonst, wenn ich mal rausgegangen bin, zwei Minuten später wieder reinkam. Mhm. Nur heute Abend war ich so weit, ich bin einfach nach Hause gefahren. Mhm. So, ich glaube, die einzige Chance, die du oder die ihr habt, ist, dass du, das nochmal, was vielleicht auch zu dem, was du schon gesagt hast, ihr das nochmal in aller Deutlichkeit sagst und ihr das auch richtig erklärst und ihr auch damit klar machst, dass sie dich verletzt, dass sie dich nicht ernst nimmt und dass sie absolut riskiert, dass du gehst, wenn sie sich nicht verändert. Du kannst ja sagen, es ging doch vorher so, die ersten Monate hat es doch wunderbar geklappt. Nur so kannst du da noch was hinbiegen. Damit alle Warnleuchten bei ihr da wirklich instand gesetzt werden. Das ist so eine tolle Zeit, habe ich eigentlich mit ihr. Wenn alles gut ist, kein Streit, ist so schön. Vielleicht ist noch nicht so viel zerstört, dass man wieder anknüpfen kann. Aber sie ist auf dem besten Wege, das alles kaputt zu machen. Ne? Natürlich. So, und genauso muss es ihr sein, genauso. Ich meine, ich habe zwar auch Fehler gemacht, aber klar. Ihr enttäuscht mich fast täglich. Also. Sascha, dieses offene Gespräch musst du mit ihr führen. Mhm. Alles Gute. Alles klar, danke. Tschüss, Sascha. Tschüss, Jürgen. Lina, ach, was für ein schöner Name. 18 Jahre. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Lina. Hallo. Dein Thema. Oh, ja, ist alles kompliziert. Also, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Sag mal erstmal so ein Stichwort, um was es geht. Es geht darum, ich liebe einen Mann, der 28 ist und er mehr oder weniger mich materiell, oder ich weiß nicht, wie man dazu sagen kann, also ich bin im Puff gelandet, auf dem Milieu. Und dieser Mann, also du arbeitest als Hure im Moment? Genau. Wie lange schon? Seit 8 Monaten erst. Seit 8 Monaten. Und dieser Mann ist das ein Zuhälter? Das ist nämlich das Problem, also ich liebe ihn und er sagt mir zwar auch, dass er mich liebt und es ist alles total kompliziert und ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich habe auch Angst, dass er im Moment hier reinstürzt in meine Wohnung. Lass mich fragen. Dieser Mann hat aber bewirkt, dass du als Hure arbeitest. Durch ihn bist du da reingekommen. Genau. Er hat dich da reingedrängt. Er hat mich mit Worten, beziehungsweise er hat mir das Schöne vom Himmel geholt, mhm. hat gesagt, wenn du dort arbeitest, hast du dies, hast du das. Meine Vorgeschichte ist nicht gerade rosig. Was hat er denn davon, dass du dort arbeitest? Er profitiert viel davon, also er nimmt mein Geld. Aha. Mhm. Und ich arbeite nicht schlecht. Mhm. Also so, dass man sagen kann, dass es nicht gerade wenig Geld ist. Mhm. Und ich wollte, nach 2 Monaten wollte ich dann von mir aufhören, weil ich gemerkt habe, dass es nicht mein Fall ist, beziehungsweise dass es mir nichts bringt. Mhm. Auf krass jetzt gesagt, meine Beine für irgendjemanden zu öffnen, meinen Körper mich selber zu verkaufen, mhm. das haben meine Eltern mit Sicherheit nicht gewünscht. Mhm. Weil meine beide Eltern sind verstorben. Mhm. Meine Mutter ist damals vor 7 Jahren am Muskelschwund verstorben und mein Vater erst vor einem halben Jahr. Nimmt er dir das gesamte Geld, was du verdienst? Ja, es ist so, dass er das zur Seite packt und sagt, dass er für mich spart, mhm. damit ich das nicht ausgebe. Ja, weil bei mir glaubst ist es so, du, wenn ich glaubst Geld du ihm das? In der... Wie bitte? Glaubst du ihm das, dass er das spart? Er hat es mir gezeigt. Also ich sehe, dass er das Geld zur Seite gepackt hat, ja. aber... Aber du kommst da gar nicht ran, obwohl du 18 Jahre alt bist. Hast genau. du keine Befugnis über das Geld. Genau. Ich meine, wenn ich was brauche, dann kriege ich das. Ne? Lebst du bei ihm auch? Ich habe eine eigene Wohnung und er lebt bei mir, aber ist nicht hier gemeldet bei mir. Ja. Die Wohnung finanziert er natürlich auch. Ich glaube, der kommt. Kommt er? Ich weiß, nee. Wenn er kommt, leg ganz einfach auf. Ja. Und dann versuchen wir dich... Er kommt nicht. Er kommt nee, nicht. War nicht. Mhm. Nee, das ist auch so, ich habe richtige Angst. Vor allen Dingen, er weiß nicht, dass ich hier anrufe. Mhm. Das soll er auch gar nicht wissen. Mhm. Weil das... Also du hast für dich das Gefühl, dass du in einer Zwickmühle... Ich werde richtig unter Druck gesetzt und das kotzt mich alles so an. Mhm. Ich sitze zu Hause in meiner Wohnung, heul jeden Abend. Mhm. Muss selber mit mir fertig werden, bin an Drogen geraten und es ist schwer, dort wieder rauszukommen. Mhm. Und diese Arbeit, die du machst, die kotzt dich auch an. Ja. Ja. Und ich. Warum haust du mich ab? Warum haust du mich ab, Lina? Das Problem ist, erstens weiß ich nicht wohin. Mhm. Zweitens, hast du Angst vor ihm? Irgendwo, ich mag ihn auch irgendwie. Er hat auch nicht immer nur. klar ist, dass wenn ein Mann eine Frau schlägt, ist das primitiv und minderwertig. Ein Mann, der eine Frau liebt, kann sie nicht im Puff stecken und andere Männerhände dürfen sie anfassen. So, so finde ich das. Da haben wir schon zwei Sachen, wo wir gar nicht mehr das Wort Liebe mit in Verbindung bringen wollen. Du sagst, er schlägt dich und er hat dich in den Puff gesteckt, so kann man das sagen. Genau. Schlägt er dich oft und viel? Also ich sah schon mal schlimm aus, ja. Mhm. Also das ist nicht mehr normal, so. Das ist schon... Das heißt, die Lösung des Problems oder was zu tun ist, heißt, du musst da raus. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wie du da rauskommst. Genau. Und wohin du gehst und was du machen sollst und machen kannst danach. Du hast auch Angst, ne? Dass er dich irgendwie erwischt oder so. Sehr viel Angst mit im Spiel, sehr viel Angst. Also ich bin erst 18, aber ich weiß, was los ist. Ich musste mit 14 damals alleine auf dem Bein stehen und habe sehr viel schnell gelernt, erwachsen zu werden. Und das Problem ist, ja, wenn ein junges Mädel wie ich, da ich sehr naiv bin, und mir man die Sterne vom Himmel holen kann und ich zu allem eigentlich fast Ja und Amen sage, hat er das geschafft, dass ich von ihm abhängig geworden bin. Weißt du, Lina, was ganz wichtig ist für all deine weiteren Schritte, dass du dir irgendwie aus dem Kopf herausschlagen musst, diesen Satz vorhin, ich finde den ja auch nett und liebe ihn auch irgendwie ein bisschen oder so. Das ist nicht, darf nicht der Fall sein. Du musst ja immer wieder vor Augen halten, das hast du auch selbst gerade gemacht, was er mit dir schon angerichtet hat. Genau. Und walzt da einfach alle Gefühle, die da vielleicht noch sind, einfach nieder, weil die sind es nicht wert. Dieser Mann ist es nicht wert, gemocht zu werden, geschweige denn geliebt zu werden. Ich habe jetzt auch vielleicht vor, wenn das alles klappt, wenn muss ich eigentlich von heute auf morgen meine Sachen packen, die am wichtigsten sind, eine Tasche reicht und dann kommt. Oh je. Wir werden versuchen, die Lina entweder nachher noch, wahrscheinlich nicht nachher, wenn der Mann jetzt da ist, aber sie morgen zu erreichen oder auf jeden Fall an einem der kommenden Tage. Und ich hoffe sehr, dass wir, das heißt auch meine Psychologen, ihr etwas Hilfestellung leisten können, da wir es oft mit Prostituierten und Huren zu tun haben, die aussteigen wollen und diese Problematik uns bekannt ist. Ich hoffe nur wirklich sehr, dass wir sie erwischen und sie erreichen. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik war Anne Buchholz. Ich bedanke mich recht herzlich. Und morgen heißt unser Thema. Morgen haben wir eine Themennacht. Morgen ist ja Dienstag. Da ist das Thema der schwerste Tag meines Lebens. Da muss ich gar nicht was Erklärendes zu sagen. Was war euer schwerster Tag in eurem Leben bisher? Wir sind morgen pünktlich, hoffe ich, um 1 wieder da im Radio, hier bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Und ihr könnt uns wie immer auch morgen schon ab 0 Uhr erreichen. Ab 0 Uhr sind die Kollegen hier und die nehmen die Anrufe entgegen. Die unter der Telefonnummer 0800 5678 111 und ihr könnt auch faxen schon ab 0 Uhr unter 0800 5678 110. Der schwerste Tag meines Lebens, morgen Thema bei Domian. Ich wünsche euch eine gute und schöne Nacht und sage dann Tschüss und Bye-bye. Bis morgen. Ciao.